Pressemitteilung der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Landesregierung muss Flughafen-Asylverfahren endlich aussetzen. 18. September 2012. Die Piratenfraktion fordert von der Landesregierung deutlich mehr Engagement für eine humanere Flüchtlingspolitik. Heute findet bereits die 8. Sammelabschiebung vom Flughafen Düsseldorf in diesem Jahr statt. Dabei hat die Landesregierung im Koalitionsvertrag verkündet, dass sie sich dafür einsetzen wolle, das Flughafen-Asylverfahren auszusetzen. Auf eine kleine Anfrage der Piratenfraktion antwortete die Landesregierung, dass sich ihr Einsatz bezüglich des Aussetzens des Flughafen-Asylverfahrens darauf beschränke, dass Innenminister Ralf Jäger dem Bundesinnenminister einen Brief geschrieben habe. Damit kann es doch nicht getan sein, stellte MDL Frank Herrmann, flüchtlingspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW, klar. Wir fordern, dass die Landesregierung jedes rechtliche Mittel gänzlich ausschöpft, um Flüchtlingen zu helfen. Dazu gehören die Aussetzung von Abschiebung und Abschiebehaft und ein ernsthafter Einsatz für ein Ende des Flughafen-Asylverfahrens in Düsseldorf. Briefe schreiben reicht nicht aus. Die Piratenfraktion schlägt vor, die Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge auf dem Flughafen Düsseldorf zu schließen, um so das Flughafen-Asylverfahren auszusetzen. Wir halten das für einen ungewöhnlichen, jedoch möglicherweise gangbaren Weg, so auch die Einschätzung des Flüchtlingsrats NRW e.V. auf Anfrage der Fraktion. Beim Flughafen-Asylverfahren werden Menschen, die auf dem Luftweg eintreffen, direkt auf dem Flughafen in einer Einrichtung festgehalten und können nach einem zweifelhaften Schnellverfahren direkt wieder abgeschoben werden. Rot-Grün lässt eine humanere Flüchtlingspolitik bisher vermissen. Im Haushaltsplan 2012 ist eine Summe von 6 Millionen Euro für Rückführung vorgesehen. Dies ist eine betrachtliche Steigerung gegenüber der Summe von 3,823 Millionen in 2010 und zeigt den mangelnden Willen der Koalition, etwas gegen Abschiebung zu tun, erklärt Herrmann. Die heutige Abschiebung ist in diesem Jahr bereits die dritte Abschiebung in den Kosovo. Dabei herrscht im Kosovo eine sehr schwierige und bedrohliche Lage für die Flüchtlinge. Dies wird auch im rot-grünen Koalitionsvertrag ausdrücklich benannt. Dennoch wird weiter in den Kosovo abgeschoben. Verantwortlich für diese Pressemitteilung ist die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.